Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, hallo Sasa, wir sind hier vom Krähennest und wir befragen die Leute, die hier auf dem BPT in Neumarkt sind, wie ihre Stimmung ist, was sie hier mitnehmen, was sie sehen, wie die beschlossenen Wahlprogramme, Grundsatzprogramme, Satzungsanträge und so weiter in ihnen auslösen. Und erzähl mal ein bisschen von deinen Eindrücken hier, was hast du so erlebt und was nimmst du mit? Ja, also erstmal muss ich sagen, es ist wirklich eine super Stimmung hier. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Die Leute sind gut drauf. Wir haben eine Menge Programm beschlossen. Wir haben heute innerhalb von, jetzt sind wir seit 5 Stunden dran. Wir haben mehr Programm beschlossen als in Bochum. Und tolles Programm. Wir haben echt tolle Positionen beschlossen, wo wir uns auch wirklich größtenteils einig waren. Und wenn es so weitergeht, wenn das Wochenende so weitergeht, dann kann der Wahlkampf nur rocken. Ich freue mich drauf. Was hast du persönlich für dich erwartet und was ist eingetroffen? Was hättest du dir besser erhofft? Also ich hätte mir gewünscht, dass die Diskussion zur SMV gestern vielleicht noch ein bisschen anders abgelaufen wäre, konstruktiver abgelaufen wäre. Aber gut, die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. Heute Abend geht's weiter. Da stehen weitere, ich glaube 6 Anträge sind es noch zur Auswahl. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, dass wir da ein positives Ergebnis kriegen. Wie waren deine Erfahrungen hier auf dem BPT? Du bist jetzt neues Mitglied im Landesvorstand. Wie waren deine Erfahrungen im Umgang mit den Piraten? Gab es da Resonanz drauf? Ja, super. Also ich habe da durchweg positives Feedback gekriegt. Ich kann einfach nur sagen, es ist wirklich eine wunderbare Stimmung. Die Leute, die haben wieder, kriegen Bock auf Wahlkampf. Es wurden tolle Reden gehalten, die auch, wie gesagt, wieder richtig Feuer gemacht haben. Und demnach geht es mir auch einfach nur gut. Und ich freue mich einfach auf das anstehende Jahr und die anstehenden Monate. Und zusammen werden wir das hinkriegen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.